mierda a largo plazo. Para mí todo lo vuestro es pucherazo. Os maldeciré sin descanso. Cerdos capitalistas, no repugnáis. Llenáis de mierda todo lo que tocáis. Muerte al burgués, muerte al burgués. Tarde o temprano. dice que no existe mal en amar a quien se quiera amar, en disfrutar de lo poco que hay bueno y volver a empezar. Dispuestos a jugar, a volver a ganar. We'll be right back. never gonna be. Long as we take my last fucking stand to our destiny. Television, this bitch, this bitch, this bitch, this bitch. Television, this bitch, this bitch, this bitch, this bitch. War is on the rise and the faggots on the run. Everybody wants, but nothing gets done. Some have been loving that kind of bullshit. Got the fucking money, but the way they're gonna quit. Television. Never gonna be. Not a minute, my last brother, to our destiny. Television.

The edge of the world, the criticism is definitely a catalyst. Yeah. Strahlen wird die Zukunft sein, hat man mir erzählt. Ja, ich weiß, ich war noch klein, Jahre bin ich auf der Welt. Strahlen wird die Zukunft sein, höre ich noch heut. Gehen wir am Atommüll ein, oder wie ist das gemeint? Strahlen wird die Zukunft sein, hat man uns erzählt. Ja, ich weiß, ich war noch klein, Jahre bin ich auf der Welt.